Sputnik Turntable Days 2004. Festival Radio. Lars Christian Müller, live von der Peichnitzinsel in Halle. We'll be right back. Und diesmal auch als MP3-Stream. Yeah.

Turntable Days. Festival Radio. Live von der Peisnitzinsel in Halle. Back to time. Good.